Da kommst du gar nicht raus.

von den Amis mit dem Kreuzschrauben hier. Du rutschst dauernd ab. Wenn du das willst. Verschwiegen, ich bin ein Spion.